Und zwar hatten wir uns heute vorgenommen, da wir ein bisschen in den Blogs gestöbert hatten und doch ziemlich häufig auf Blogs gestoßen sind, die Abnehmen zum Thema hatten und in der Regel eher keinen so gesunden Weg gewählt haben, wollten wir ein bisschen über das Thema reden und wie man es vielleicht besser machen kann. Du hast sogar Erfahrung damit. Ja, ich habe ich konnte abnehmen, 10 Kilo sogar. Ja, was aber eigentlich gar nicht so schwierig war. Also ich habe einfach nur angefangen, mich etwas bewusster zu ernähren und Sport zu machen. Und nach einem halben Jahr habe ich dann gemerkt, dass da 10 Kilo runter sind. Ja. Ja, das ist natürlich halbes Jahr, 10 Kilo. Das wird, da sind die Leute natürlich hinterher, das wesentlich schneller zu schaffen, aber dann eben mit fragwürdigen Methoden. Das heißt, du hast also nicht, was jetzt hier häufig zu lesen war, also hier zum Beispiel eine nutzt, beziehungsweise verbraucht nur, nein, ich mach das dann. Also die nimmt nur 600 Kilokalorien pro Tag auf, so, das ist so ungefähr das Mittel, was sie nimmt. Hast du das irgendwie auf Kilokalorien geachtet? Nein, vor allem, also aus einem ganz bestimmten Grund erstmal nicht, weil, nein, eigentlich sind zwei Gründe sogar. Der erste Grund ist, dass ich mich näher gar nicht damit beschäftigt habe. Das heißt, ich kannte auch Ausdrücke wie Grundumsatz nicht. Ich bin auch heute noch zu faul dazu auszurechnen, wie viel Kalorien ich denn so pro Mahlzeit zu mir nehmen könnte. Nee, außerdem dachte ich, ist es das einfach nicht wert, zu hungern. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Sport gemacht hatte und hinterher Hunger hatte, dann habe ich so viel gefressen, bis ich keinen Hunger mehr hatte. Ja? Also da hatte ich dann auch kein schlechtes Gewissen irgendwie, dass ich jetzt umsonst Sport gemacht hätte oder was auch immer. Weil das ja völliger Quatsch ist. Also neben dem Sport machen, um Fett zu verbrennen, macht man ja auch Sport, um vor allem Muskelmasse aufzubauen, um dann durch das, ja, normale Dahinvegetieren einfach schon mehr Kalorien zu verbrennen, als man das sonst täte. Ja, ganz genau. Also ich kenne das Problem gar nicht. Ich kenne es eigentlich genau andersherum, dass ich eher Schwierigkeiten habe zuzunehmen. Aber eben wenn ich hier lese, dass die Leute dann stundenlang Sport machen teilweise und dann trotzdem am Tag eher tendenziell weniger essen, ja, das ist einfach. Ich meine, das ist ja dann auch eine Sache, die keine wirkliche Perspektive hat. Und genau das bestätigt sich tatsächlich, wenn man guckt, was die Leute über ihre Vergangenheit schreiben, dann ist es scheinbar so, dass sie abnehmen, dann wieder sich vollfressen, abnehmen, wieder sich vollfressen und nicht so richtig verstehen, wie es ist, dann das auf Stimmungsschwankungen schieben und sich selbst eigentlich auch immer mehr hassen, was man auch verstehen kann, wenn man seine eigenen Ziele nicht erreicht. Aber es ist eben das. Die Grundidee, die da falsch ist, ob es jetzt an falschem Wissen liegt, wie ich teilweise hier lese, dass Leute scheinbar nicht wissen, dass sie einen Grundumsatz haben, sprich, dass sie durch nichts tun, sie könnten den ganzen Tag im Bett liegen und würden trotzdem rund 1500 Kilokalorien verbrennen, dass sie den überhaupt nicht mit einberechnen, was sehr schade ist, weil sie sich deswegen eine komplett falsche Vorstellung davon geben, was sie an dem Tag eigentlich schon eigentlich abgenommen haben, ja. Und dann werden teilweise, also sie haben scheinbar vorher auch eher nicht so gute Ernährungsgewohnheiten gehabt, ist klar, sonst hätten sie wahrscheinlich auch nicht zugenommen, obwohl ja manche das aus Pech teilweise auch schon haben, tun. Das heißt, wenn sie dann Diät machen, dann essen sie so Sachen wie Zero Schokolade und Zero Getränke trinken sie und fettfreies Eis und sowas. Also sprich, sie wollen eigentlich noch in dieser Traumwelt leben, in dem sie die ganze Zeit süße und fettige Sachen essen können, nur dass die Sachen dann eben so chemisch verändert sind, dass sie zwar so schmecken, aber das eigentlich nicht mehr drin haben. Womit sie einerseits den Körper täuschen, was es immer mehr Berichte in der Wissenschaft dazu gibt, dass es tatsächlich so ist. Und andererseits ja, sich auch selbst was vormachen, denn wenn sie dann aufhören, dann essen sie das vielleicht auch wieder in der echten Ausgabe sozusagen und nehmen wieder zu. Na, was sie eigentlich brauchen, ist eine komplette Ernährungsumstellung und eben nicht eine Zeit lang, wo sie irgendwas ja, möglichst wenig fressen und dann eben auch ungesunde Sachen, weil es eben überhaupt nicht nährstoffreich ist, in sich reinstopfen. Sondern sie brauchen eigentlich eine gesunde, grundsätzliche Lebensweise, ja. Richtig. Also allein der Ansatz, dass man sich über ja, sehr lange Zeit hinweg wirklich einfach nur quält, das muss eigentlich jedem schon klar werden, dass das nicht der Weg sein kann. Also man muss wirklich eine Art zu leben finden, die dann ja, eben erfolgversprechend ist. Das heißt, man isst einfach mal andere Sachen, ja. Obst und Gemüse, pipapo. Fühlt sich dabei aber wesentlich besser. Und ist ja eigentlich klar, also wenn man sich die ganze Zeit quält, dann hält man das nicht durch und dann ja, muss man zwangsläufig wieder in das alte Fressverfahren zurückfallen. Ja, und zu dem Quälen, sie quälen sich ja eigentlich ihren Körper mehr dem anzupassen, wie sie sich's vorstellen oder wie sie es gelernt haben, wie sie sich vorstellen sollen, obwohl das Ideal des Dünnen ja eigentlich auch ein gesundes Ideal ist. Aber was sie tun ist ja, sie quälen sich ja nicht nur seelisch, sondern sie quälen ja ihren Körper direkt. Und was das teilweise für dann auch Auswirkungen auf den Körper langfristig haben kann, das wird, glaube ich, auch gar nicht genug da angesprochen. Ja, also sie denken dann, also ich habe teilweise gelesen, die Traumvorstellung von ihrem Gewicht, das grenzt sich aber von dem, was eigentlich ein Idealgewicht für den Körper wäre, noch weiter nach unten ab. Und das ist natürlich noch schwerer zu erreichen und dann vielleicht sogar auch nur über diese Art und Weise zu erreichen, aber dann natürlich auch nicht langfristig zu halten. Also wie du gesagt hast, also allein schon wenn sie Bock haben auf was Süßes, dann sollen sie sich nicht dieses Süßstoffersatzscheißzeug reinziehen oder eben noch schlimmer gar den richtigen Zuckerdreck, sondern dann machen sie sich einen schönen Obstteller und das ist eben eine Zeit lang, wo man sich daran gewöhnen muss. Aber wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, dass man die Sachen, die man eigentlich essen sollte, isst, sobald man auf entsprechende Sachen Bock hat, das ist ein ganz anderes Lebensgefühl, ja, das ist eine ganz andere Einstellung zum Leben. Richtig. Und so können sie natürlich auch abnehmen, beziehungsweise dann auch das Gewicht halten und natürlich wesentlich glücklicher damit auch werden, ja. Ja, schockierend an der ganzen Sache ist ja eigentlich, dass es absolut kein Einzelfall ist. Wir hören zwar immer wieder in den Medien darüber, über diese Leute, die dann auch dann das Essen wieder auskotzen oder was sie tun, aber dieses gefährliche, extrem niedrig Kalorien Gefresse ist ja scheinbar viel weiter verbreitet. Ich meine, die Leute schreiben darüber und ich meine, warum schreiben sie darüber? Sie schreiben nicht darüber, weil es einfach ist, sie schreiben nicht darüber, weil es schön ist, wie es eigentlich sein sollte. Auch abnehmen kann was Schönes sein. Ich meine eigentlich gerade, ich meine, man erreicht ja dann immer wieder was. Nein, sie schreiben darüber und hassen die Welt und verfluchen alles, verfluchen sich selbst und bringen sich da in eine Sache rein, die sie aber selbst verursacht haben, und zwar nicht, weil sie irgendwann mal zugenommen haben, sondern weil sie jetzt auf diese unglaublich unerträglich ungesunde Art, die auch keinen langfristigen Erfolg verspricht, abnehmen. Nee, für mich hat das auch schon fast Dimensionen einer Mode. Also ich meine, was Ähnliches findet man ja auch noch in dieser ja, Blogosphäre, dass man eben viele, viele Blogs sieht oder sah, in denen über selbstverletzendes Verhalten gesprochen wurde. Beziehungsweise in denen Leute einfach darüber berichten, dass sie sich immer wieder selbst verletzen und das scheinbar nötig haben. Und ja, ich frage mich, wie weit da sich Leute selber Probleme schaffen, die sie eigentlich gar nicht haben. Und vor allem aus welchen Gründen. Ja, das wäre sicherlich interessant zu wissen. Aber wohl auch kaum in kurzer Zeit rauszufinden. Ja, wir hoffen, dass wir da vielleicht den ein oder anderen erreicht haben. Werden auf jeden Fall auch sind auf jeden Fall auch noch weiter interessiert daran, auf solchen Blogs rumzusurfen und vielleicht auch das ein oder andere mal einen Kommentar zu schreiben, der vielleicht hilfreich sein könnte, ja. Abschließend, wie auch letztes Mal, möchten wir etwas heiterer ausklingen, auch wenn die Spiele heute meiner Meinung nach nicht ganz so heiter ausgegangen sind, da die Tschechen rausgeflogen sind. Und zwar Tipps für morgen. Ja. Deutsch, also für heute eigentlich, wir sind ja schon im Montag drin. Deutschland gegen Österreich. Möchte ich dazu sagen, meiner Meinung nach ist das Spiel für Deutschland noch lange nicht gewonnen. Auch wenn die Österreicher, wir haben die deutsche Mannschaft, nicht wir, die deutsche Mannschaft, hat die ja schon mal 3:0 geschlagen. Aber das wird morgen eine richtig schwere Aufgabe. Und ich sag, ich tipp's mal spannend, die spielen unentschieden 1:1 und kommen dann ins Elfmeterschießen, wo Deutschland dann gewinnt, also der Lehmann macht das. Was denkst du? Ja, ich gehe davon aus, dass wir 2 zu 1 gewinnen werden. Allerdings schießen wir auch das erste Tor, holen uns dann in den Ausgleich irgendwann spät und schaffen es dann noch. Oder wir schießen einfach gleich zwei hintereinander und fangen uns dann noch einen Anschlusstreffer. Ja, und die Polen und Kroaten, denke ich mal, dass die Kroaten da die besseren Karten haben, spielerisch. Und auf jeden Fall gewinnen werden. Wie hoch, kann ich nicht sagen. Kann ich auch nicht genau sagen. Also die Kroaten haben derart diszipliniert und stark gespielt eigentlich gegen uns, gegen die deutsche Mannschaft. Und ja, das werden die auch nach Hause fahren. Gut, hoffen wir, dass es so ist. Aber ich muss auch sagen, gegen Österreich auszuscheiden, wäre ich nicht so schlimm. Ich wüsste dann, für wen ich bin danach. Ist vielleicht auch vielleicht mal ein ganz gut, so einen Dämpfer zu kriegen. Das hat hoffentlich keiner gehört. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. It's time to show them what we're